Fritz Live. Plan B mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Hoch auf dem gelben Wagen. When I step up in the place, they know I step correct. Got you all in check. I got that head top shit that make you put your neck. Got you all in check. Then you know we come through direct the discotheque. Got you all in check. Throw your hands up in the air, don't ever disrespect. Rhymes up in the place, the true indeed. Yes, I catch wreckin', that's word on my seed. I'm guaranteed to give you what you need. One blood, everybody like to your reader. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide broadcast, make the world stampede. Yo, really make me roll some weed. Mad charge, nigga, now I must proceed. Yo, we about to make whoops, step speed. These stupid E5 Q-tip, I need Shahid. Watch me knock you out like I'm not no creed. Body blows, bustin' your shit, making you bleed. Just speed or dynamic flow to take heed. More information, homeboy, than just weed. Hey, you can read all about the pure breed. Do you know who that's my food? Do you know who that's my food? I step up in the place and yo, I step for rap. I got you all in check. I got that head knock shit that make you break your neck. I got you all in check. And you know we come through direct that discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. Ever try to step on my suede shoes? Top gun, shut down your firm like Tom Cruise. Please, let me get down and blow a fuse. Acting fools, breaking shit down to molecules. Yo, let me hit you with my ill street blues. Bust the rhymes, always headlines, the street news. Baby girl, don't be confused. Sell my 70s and enjoy my boat cruise. I know you really wanna know who. Coming through, leaving blunt stains and residues. Sorry, homeboy, but your flow's down used. Got to pay your dues, baby, you know the rules. Whenever I travel the world, I land cruise. If you choose to fuck around, you get bruised. Now I got you gas on super unlimited fuels. Give me room, give me some space, so excuse. When I step up in the place, then yo, I step correct. I got you all in check. I got that head dog shit that make you break your neck. I got you all in check. And you know we go through direct the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. I got you all in check. You're not rocking with the best. Busta Rhymes coming through from the Flipmode Squad. Boy Scouts who I be, straight to your dome. We coming straight to your dome, bringing all you ruckus to all you rap motherfuckers. Boy Scouts who I be, Flipmode is the squid dog. Busta Rhymes, break it down like this. Motherfucker stole my flow. Throw them pepper niggas right out my window. Bless your ass, hit you with a direct blow. Coming through like G.I. Joe. Star Wars moving it like Han Solo. Make you bounce around like this was Calypso. Always shine cause I got the hydro glow. You think that you can hide, you think you can lay low. Roll up on your ass like Hawaii 5-0. Mad out with my dreads in my Kango. Forget them away, nigga, just bash the Cisco. Yo, take a trip down to Mexico. Come back with that shit that might make you psycho. Maximum frequencies through your stereo. Sorry, this is it, but homeboy, I got to go. Step up in the place, they know I step away. Auf dem gelben Wagen. Das Problem dieser Sendung ist gelegentlich die Zeit. Damit meine ich weniger den Umstand, dass es bereits relativ spät ist und auch nicht die je nach Sichtweise zeitliche Länge oder Kürze dieser Veranstaltung her. Nein, ich meine, es ist im Grunde nicht ganz klar, ob man diese Sendung nun bereits dem Mittwoch oder aber noch dem Dienstag zuordnen soll. Geisterstunde halt. Rein rechnerisch betrachtet frühester Mittwoch, gefühlt freilich, ganz klar, ein Dienstag. Wir hier am späten Dienstagabend. Alaaf Hilau. Anlass also für eine Karnevalssendung, die womöglich letzte der Session. Freunde würden abschätzig sagen, die allerletzte. Alter, sagen sie insbesondere an Karneval immer. Alter, du bist so dröge, das hält keiner aus. Bleib doch mit deinem Arsch besser ganz zu Haus. Sie meinen damit, dass man mich mit meinem verkorksten Humor an Karneval am besten gar nicht erst hinter auch nur irgendein Mikrofon lassen sollte. Nun ja, zugegeben, mit meinem Humor ist es wirklich nicht sonderlich weit her. Gelegentlich frage ich mich sogar, ob ich womöglich nicht gänzlich ohne bin. Ohne Humor. Ganz ohne. Ich narr, ich tor. Ohne Humor. Trotzdem protestiere ich, wenn die, die sich meine Freunde nennen, mich derart verhöhnen. Ihr Mistkerle, sage ich. Ständig soll ich mich an Karneval verkriechen. So wie die Griechen. Tusch. Tu ne connais pas Susanna. Susanna, c'est ma femme. C'est ma femme puisque nous sommes mariés depuis plus de 17 ans maintenant. Elle était très gentille auparavant. Je lui disais, Susanna, donne-moi de l'eau. Et elle m'apportait de l'eau à boire. De l'eau claire, hein? Très bonne. Je lui disais, Susanna, fais ceci, et elle faisait. Fais cela, et elle obéissait. Et moi, j'étais content. Je regardais tout ça avec bonheur. Ah, je te dis que Susanna était une très bonne épouse auparavant. Hein. Seulement depuis quelques jours, les gens là, ils ont apporté ici la condition féminine. Il paraît que là-bas chez eux, ils ont installé une femme dans un bureau pour qu'elle donne des ordres aux hommes. Aïe, tu m'entends des choses pareilles? Et depuis, toutes les femmes de notre pays parlent de la condition féminine. Maintenant, je dis à Susanna, donne-moi de l'eau. Elle répond seulement que la condition féminine, il faut que j'aille chercher l'eau moi-même. Je lui dis, Susanna, donne-moi à manger, j'ai faim. Elle ne m'écoute même pas, hein. Elle me parle seulement de la condition féminine. Bref, il faut te dire que ma condition masculine est devenue très malheureuse ici. Alors j'ai dit à Susanna, écoute, moi je ne connais qu'une seule condition féminine. La femme obéit à son mari. Elle lui fait à manger. Elle lui fait des enfants. Voilà tout. Tu sais que Susanna s'est fâchée. Elle est venue me parler à haute voix, comme si elle était un homme. Moi je l'ai battue, hein. Elle a crié pour appeler tout le village. Moi, je lui dis seulement, ne crie pas, ne crie pas. Hey, tu me parles toujours de la condition féminine. Alors moi aussi, je vais te montrer la condition masculine aujourd'hui. La condition féminine, tous les jours, tu me dis la condition féminine. Moi, je te donne seulement la condition masculine. Hey, dis donc, la condition féminine, est-ce que c'est même plus grand que la condition masculine? Hoch auf dem gelben Wagen. Es gab Zeiten, da habe ich mich wie ein Wilder ins karnevalistische Treiben gestürzt. Und wenn ich mich recht entsinne, dann faszinierte mich vor allem eins. Diese Enge, dieses maßlose Gedränge. Unvergessen ist mir die Frage eines heillos betrunkenen Mannes, der mich in einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe des Wagenzugs zunächst mit glasigen Augen betrachtete und dann fragte, was ich sonst so tue. Warum sagte er sonst? Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt nicht ein Wort miteinander gewechselt. Ich bin beim Radio, sagte ich, woraufhin der Mann mich anstarrte, als käme ich vom Mars. Dann prustete er lauthals los. Aha, also radioaktiv, sagte er. Tusch, sagte ich, und nahm mir vor, Fragen zu meiner Person an Karneval künftig anders zu beantworten. Die Gelegenheit dazu kam schnell. Was machst du denn so, wenn du hier nicht gerade stehst und trinkst? Fragte mich kurze Zeit später eine Frau, etwa Mitte 40. Vor denen muss man sich an Karneval bisweilen ganz besonders hüten, das wusste ich. Ich bin Buchhalter in einer Kellerfensterfabrik, log ich die Frau an. Oh, sagte sie etwas schmallippig und setzte einen mitfühlenden Blick auf. Das stelle ich mir nicht sehr lustig vor, sagte sie nun. Stimmt, sagte ich, lustig ist es da fast nie. Und wenn doch, müssen alle Mitarbeiter auf Geheiß der Geschäftsführung zum Lachen in den Keller. Aha, sagte die Frau und fügte nachdenklich hinzu, alles andere als zum Lachen in den Keller zu gehen, sei in einer Kellerfensterfabrik vermutlich geschäftsschädigend. Ja, sagte ich, schwieg und ergänzte nach einer Weile, Tusch. auf dem gelben Wagen. Komm, erzähl auch du mal einen Witz. Oder hast du am Ende etwa gar keinen Humor? Manche Leute vertun sich, wenn sie schon reichlich gebechert haben. Fragen wie diese nach dem Humor sind mir entsprechend schon öfters begegnet. Dummerweise zähle ich zu der angeblich gar nicht einmal so kleinen Gruppe von Zeitgenossen, die Witze schlicht und ergreifend nicht behalten können und deshalb nie welche kennen, wenn sie danach gefragt werden. Man kann mir jetzt einen Witz erzählen und danach zweimal kurz in die Hände klatschen. Das reicht bereits und ich habe alles vergessen. Immer wieder spüre ich, wie bei solchen Gelegenheiten um mich herum getuschelt wird. Und ich weiß nur zu gut, was die Leute sagen. Mann, der ist so dröge, dass sich die Balken biegen. Wäre der doch mit seinem Arsch besser ganz zu Hause sitzen geblieben. Es ist sogar schon vorgekommen, dass in meinem Beisein darüber gerätselt wurde, wie man es bloß als Frau mit so einem Kerl wie mir aushalten könne. Das müsse doch eine komplett freudlose Geschichte sein. Einer behauptete bei einer solchen Gelegenheit, ich tauge nicht einmal zum freudschen Versprecher. Andere wiederum fragten mich ganz offen, sag mal, du trostlose Gestalt, lebst du eigentlich in einer Beziehung? Bist du verheiratet? Fragen wie diese habe ich zwar stets mit einem freudschen Versprecher beantwortet, doch Gelächter blieb leider meistens aus. Vielleicht sprach ich nicht deutlich genug oder aber der Lärmpegel im Raum war einfach zu groß, um überhaupt verstanden zu werden. Ich sagte jedenfalls, ja, ich bin verheiratet. Trauring aber wahr. Tusch. Thank you. Hoch auf dem gelben Wagen. Trauring aber wahr. Ein freudscher Versprecher. Wobei, an Sigmund Freud haben mich früher seine Traumdeutungen eigentlich wesentlich mehr interessiert als all seine sonstigen Ausführungen. Warum? Ich wollte so viel wie eben möglich über mich selber wissen. Über mich und eben auch über meine Träume. Während meiner Teenagerjahre war das eine fürchterliche, weit verbreitete Plage. Sie grassierte wirklich überall. Wirklich jeder war geradezu versessen auf Selbsterkenntnis. Wir alle lasen Bücher, die wir nicht im Ansatz verstanden, weil wir im Grunde viel zu jung für diese Schriften waren. Meinen ersten Marcuse beispielsweise las ich ungefähr mit 14. Kurz zuvor muss es Adorno gewesen sein, unmittelbar davor Karl May. Nach Marcuse kam dann bei mir die Jerry-Cotton-Phase. Dann kam Sigmund Freud, dann Nietzsche. Und später dann, im Zuge der langen Bahnfahrten, erneut Jerry-Cotton. Für eine Fahrt von, sagen wir, Dortmund nach München benötigte ich durchschnittlich 2 Hefte. Vorausgesetzt, ich hatte meine Ruhe. In diesen alten Speisewagen der Bahn nämlich trieb sich damals ein wirklich buntes Volk herum. Es wurde gequatscht und gequalmt, was das Zeug hielt. Und verdammt viel gelacht. Einmal erkannte ich mir gegenüber sitzend den SPD-Veteran Egon Bahr, der in etwa 8 Tageszeitungen gleichzeitig blätterte und nebenbei auch noch Akten studierte. Und ich hielt in meinen Händen gerade einmal dieses dürre Jerry-Cotton-Heft. Nach meiner Erinnerung eins mit dem Titel »Wir gegen die Hafenbande«. Um ehrlich zu sein, ein wenig peinlich war mir das schon. Ich verstaute also das Heft so unauffällig wie eben möglich in der Innentasche meiner Lederjacke und bestellte eine Suppe. Tusch. auf dem gelben Wagen. Die gerade gehörte Musik stammt von einer Band namens Una, möglicherweise auch Ona gesprochen mit Doppel-O-N-A. Die Musiker dieser Gruppe stammen dem Vernehmen nach aus dem Emsland, einer Gegend also, wo ich persönlich das Vorkommen von Dinosauriern noch für theoretisch durchaus denkbar halte. Hoch auf dem gelben Wagen, der Titel, den wir gerade gehört haben, Blasse Kinder. Komasaufen. Ein junges Mädchen wird ärztlich versorgt. Und wir sind dabei. Geht es dir jetzt besser? Erkundigt sich der behandelnde Arzt. Ja, sagt das Mädchen, viel besser. Do you feel different now? Yes. Less anxious? Much less. Do you have any special feelings? I feel... Hoch auf dem gelben Wagen. Als besonders ärgerlich an Sigmund Freud und seinen Traumdeutungen empfand ich den Umstand, dass er sich besonders intensiv mit einem sehr speziellen Traummotiv auseinandersetzte, welches mir völlig unbekannt war. Diesen Traum hatte ich einfach noch nicht gehabt. Er handelte davon, dass die eigene Person sich an einem endlos langen Seil vom Mond oder sonst wo herkommend auf die Erde herabließ. Das Dumme nur, dieses Seil reichte im Traum nicht ganz bis auf den Erdboden. Einige Meter fehlten. Der nicht wirklich süß Träumende begann nun laut Sigmund Freud verzweifelt und ängstlich zu drücken, um irgendwie doch auf den sicheren Erdboden zu gelangen, und musste, kaum dass er erwacht war, feststellen, dass er während des Traums offensichtlich kräftig drückend seine Notdurft im Bett verrichtet hatte. Nun kenne ich offen gestanden niemanden, dem das jemals so widerfahren ist, mich eingeschlossen. Und spätestens an diesem Punkt begann ich Freud zu misstrauen und wandte mich Nietzsche zu, dessen schöne Wissenschaften insbesondere mir bis heute helfen, auch den größten karnevalistischen Horror einigermaßen zu überstehen. Wie komme ich am besten den Berg hinan? Geh einfach hinauf und denk nicht dran. Tusch! Every morning, wishing. Das New Yorker Duo Christy and Emily hoch auf dem gelben Wagen. Wenn der Zug kommt, sitze ich heutzutage meistens zu Hause herum und ergehe mich in ganz privaten und zumeist auch ziemlich blödsinnigen Narreteien. Ich schreibe etwa den Konzertbooker der Düsseldorfer Band Stabil Elite, die ich über die Maßen schätze, an und weise ihn auf einen kleinen Dreher innerhalb des Tourplans hin, der auf der Website seiner Agentur zu sehen ist. Die Gruppe nämlich spielt nicht am 30.03. im E-Werk in Köln, sondern bereits am 3.03. Viele Grüße. Zugegeben, das ist nicht mein Job, auf solche kleinen Fehlerteufel hinzuweisen, aber am Karneval habe ich endlich einmal die Zeit auch für solche Dinge. Und wo ich gerade dabei bin, einige Mails abzusetzen, schreibe ich auch eine an einen Münchner Fernsehsender, der mir soeben das Highlight des diesjährigen Rosenmontags beschert hat. Ich beschwere mich über die unverständliche Nuschelei des Co-Kommentators und Ex-Fußballers Marco Rehmer während des abendlichen Fußballspiels zwischen Braunschweig und Auer. Auer? Away. Tusch. Dem gelben Wagen. Aua. Aua. Aue. Tusch. Ich nehme auch an einer im Internet angebotenen Abstimmung teil, in der es ausnahmsweise einmal nicht um den Bundespräsidenten geht, sondern um die Frage, ob die Zahl der Hundehaufen in der westfälischen Stadt Lünen a. zugenommen hat, b. abgenommen hat oder aber c. in etwa gleich geblieben ist. Schwierige Frage. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr dort. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, der Hundekot in dieser Stadt hat eher zugenommen. Ich stimme also entsprechend ab, hat zugenommen und werde umgehend zum aktuellen Stand der Abstimmung geleitet. 41% sind derselben Meinung wie ich. Ein gutes Resultat. Bitte glaubt mir, dieses ewige Herumvagabundieren in Geschmacksnischen und Minderheitsgruppierungen nämlich ist bisweilen doch etwas anstrengend. Und ich finde, es muss auch eher humorlosen Zeitgenossen erlaubt sein, an Karneval einmal etwas unangestrengter als sonst leben zu dürfen. Mit Lockerheit freilich hat das rein gar nichts zu tun. Ich bin nicht locker. Ich habe keinen Humor. Eher werfe ich Perlen vor die Säue, als dass ich Kamelle vom Wagen aus in die Menge werfe. Es war halt nicht ganz so anstrengend zuletzt wie sonst. Das ist eigentlich auch schon alles. Tusch. Auf dem gelben Wagen. Mein Großvater riet mir einmal, mich an Karneval als Streichholz zu verkleiden. Hä? Fragte ich ihn. Gehe einfach nackt auf die Straße. Der rote Kopf kommt von selber, sagte er daraufhin. Ich zog es vor, mich als Feuerwehrmann, Polizist, Clown, Indianer oder Cowboy zu verkleiden. Du bist so unstet, sagte meine Großmutter oft. Typisch Wassermann. Alles im Schaufenster, nichts im Laden. Tusch. Nun ja, meistens ging ich schon als Cowboy. Mein Vorbild war Matt Dillon. Den kannte ich von der Mattscheibe. Er war Marshall in Dodge City. Zuletzt übrigens musste ich immer mal wieder an seine damalige Freundin denken, Miss Kitty. Die betrieb damals den einzigen Saloon von Dodge City. Meiner Erinnerung nach hatte ihre deutsche Synchronstimme eine relative Ähnlichkeit mit der rauchigen Stimme von Lana Del Rey gerade gehört. Rauchende Colts. Einige Jahre lang machte ich es übrigens wie die Banden, die dort in Kansas, abseits von Dodge City, regelmäßig die Postkutsche überfielen. Ich schlug mich an Karneval in die Wälder und überlegte ernsthaft, mich dort einige Tage lang von Baumwurzeln und dürren Gräsern zu ernähren, bis der ganze Trubel vorbei sei. Ich sah den Fuchs, die Gans, Helau. Ich sah den Kabeljau, die Katz und die Maus. Gegen Abend wurde es kalt. Ich ging nach Haus. Und Freunde, die mich sahen, riefen mir zu: Alter, du bist so dröge, dass sich die Balken biegen. Wärst du doch mit deinem Arsch gleich ganz zu Hause sitzen geblieben. Hoch auf dem gelben Wagen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Schmetterling kommt nach Haus, kleiner Bär kommt nach Haus, Känguru kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Kabeljau schwimmt nach Haus, Elefant läuft nach Haus, Ameise rast nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Fuchs und Gans kommen nach Haus, Katz und Maus kommen nach Haus, Mann und Frau kommen nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Alles schläft und alles wacht, alles weint und alles lacht, alles schweigt und alles spricht, alles weiß man leider nicht. Alles schreit und alles lauscht, alles träumt und alles tauscht sich im Leben wieder aus. Es sitzt schon der Abend auf unserem Haus. Schmetterling fliegt nach Haus, wildes Pferd springt nach Haus, altes Kind kommt nach Haus, die Lampen leuchten, der Tag ist aus.